Egal, ob Arkandor geholfen wird und wie hoch die Staatshilfe am Ende ausfallen sollte, egal wie viel die jetzigen Eigentümer als Eigenleistung zu einem Rettungskonzept beisteuern und egal wann die EU-Kommission möglicherweise notwendige Rettungssubventionen genehmigt, eines steht schon heute fest. Arkandor in seiner heutigen Konzernstruktur wird es, kann es und darf es schon bald nicht mehr geben. Es darf diesen Konzern so nicht mehr länger geben, weil es nun einmal zum Wesen der Marktwirtschaft gehört, dass Unternehmen, die durch Missmanagement heruntergewirtschaftet wurden, nicht durch Staatshilfen künstlich am Leben erhalten werden dürfen. Arkandor, das zeigt allein schon der Blick auf andere, erfolgreichere Handelsunternehmen, ist so ein Fall von Missmanagement. Es ist unverfroren, wenn die jetzige Konzernführung um Hilfen bettelt für einen Konzern, bei dem sie konzeptionell offenbar alles beim Alten belassen will. Hier die Kaufhäuser und der Versandhandel, dazu die Touristik. Diesen Arkandor-Konzern kann es so aber auch nicht weitergeben, weil es durchaus Alternativen zu einem staatlich alimentierten Weiter wie bisher gibt. Diese Alternativen müssen Vorrang haben. An erster Stelle steht die Frage nach einem Eigenbeitrag der jetzigen Eigentümer. Wenn Arkandor nach deren Willen in der jetzigen Form überleben soll, dann muss frisches Geld zuerst von ihnen kommen. Und nachrangige staatliche Hilfe, etwa in Form von Kreditbürgschaften, darf es nur dann geben, wenn das Geschäftsmodell von Arkandor Zukunft hat. Bei der Prüfung dieser Frage wiederum darf es keine Denkverbote geben. Eine Lösung kann auch dann die beste sein, wenn sie faktisch auf eine Zerschlagung von Arkandor hinausliefe. Was spricht denn gegen ernsthaft geführte Fusionsgespräche der defizitären Warenhauskette Karstadt mit Kaufhof? Die Antwort: nichts. Außer dem Dünkel der Arkandor-Führung, trotz der desolaten Lage mit der Kaufhof-Mutter Metro immer noch auf Augenhöhe verhandeln zu wollen. Dazu soll Arkandor wiederum zuvor mit Staatshilfen künstlich aufgepäppelt werden. Dabei ist es doch pure Illusion, dass dadurch die gleiche Augenhöhe wiederhergestellt werden könnte. Arkandor wird aber auch so nicht in seiner jetzigen Form überleben. Denn jeder Euro und jeder Cent, der als Subvention ein wie auch immer geartetes Rettungskonzept absichern soll, wird von der EU in Brüssel geprüft. Das übrigens unabhängig vom Ausgang der Europawahl. Und genehmigt werden solche Rettungsbeihilfen grundsätzlich nur unter harten Auflagen. Für Arkandor wird das wohl heißen, die Kaufhaussparte abzugeben und sich auf ein Rumpfgeschäft aus Touristik und vielleicht noch dem Versandhandel zu beschränken. Das ist bitter, vor allem für die Beschäftigten. Aber es ist ohne Alternative, auch in einem Wahljahr.